erschien und hörte zu. Es fing ihn an zu schauern. Er konnt es länger nicht als einen Auftritt dauern, denn eh der andere kam, so war er nicht mehr da. Der Wirt, von Hoffnung eingenommen, ließ gleich die andere Nacht den Dichter wiederkommen. Der Dichter las, der Geist erschien, doch ohne lange zu verziehen. »Gut«, sprach der Wirt bei sich, »dich will ich bald verjagen, kannst du die Verse nicht vertragen?« Die dritte Nacht blieb unser Wirt allein. Sobald es 12 schlug, ließ das Gespenst sich blicken. »Johann«, fing der Wirt gewaltig an zu schreien, »der Dichter, lauf geschwind, soll von der Güte sein und mir sein Trauerspiel auf eine Stunde schicken.« Der Geist erschrak und winkte mit der Hand, der Diener solle ja nicht gehen. Und kurz, der weiße Geist verschwand und ließ sich niemals wieder sehen. Ein jeder, der dies Wunder liest, zieht sich daraus die gute Lehre, dass kein Gedicht so elend ist, dass nicht zu etwas nützlich wäre. Und wenn sich ein Gespenst vor schlechten Versen scheut, so kann uns dies zum großen Troste dienen. Gesetzt, dass sie in unserer Zeit auch legionenweis erschienen, so wird, um sich von allen zu befreien, an Versen doch kein Mangel sein. Ende von »Das Gespenst«, gelesen von Hokus Pokus. Kleines Volk von Heinrich Heine. Dies ist ein LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlicher Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kleines Volk von Heinrich Heine. In einem Pisspot kam er geschwommen, hochzeitlich geputzt hinab den Rhein. Und als er nach Rotterdam gekommen, da sprach er, »Jüfriken, willst du mich freien? Ich führe dich, geliebte Schöne, nach meinem Schloss ins Brautgemach. Die Wände sind eitel Hobelspäne, aus Häckeling besteht das Dach. Da ist es so puppenniedlich und nette, da lebst du wie ein Königin. Die Schale der Walnuss ist unsere Bette, von Spinnweb sind die Lacken drin. Ameiseneier gebraten in Butter, essen wir täglich auch Wärmchengemüs, und später erb ich von meiner Frau Mutter 3 Nonnenpfötchen, die schmecken so süß. Ich habe Speck, ich habe Schwarten, ich habe Fingerhutte voll Wein, auch wächst ein Rübe in meinem Garten, du wirst wahrhaftig glücklich sein. Das war ein Locken und ein Werben. Wohl seufzte die Braut, ach Gott, ach Gott. Sie war wehmutig wie zum Sterben, doch endlich stieg sie hinab in den Pott. Sind Christenleute oder Mäuse die Helden des Lieds? Ich weiß es nicht mehr. In Beverland hört ich die schnurrige Weise, es sind nun 30 Jahre her. Ende von Kleines Volk. Er träumte einst von wilden Liebesglühen von Heinrich Heine. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Roman Klass. Mir träumte einst von wildem Liebesglühen von Heinrich Heine. Mir träumte einst von wilden Liebesglühen, von hübschen Locken, Myrten und Resede, von süßen Lippen und von bitterer Rede, von düsterer Lieder und düsteren Melodien. Verblichen und verweht sind längst die Träume, verweht ist gar mein liebstes Traumgebild. Geblieben ist mir nur, was glutenwild ich einst gegossen habe in weiche Reime. Du bliebst verwaistes Lied, verweht's auch, und such das Traumbild, das mir längst entschwunden, und grüß es mir, wenn du hast aufgefunden, dem luft'gen Schatten sind dich luft'gen Hauch. Ende von Mir träumte einst vom wilden Liebesgrün. Aufgenommen von Roman Klass, Nürnberg. O lieb, solang du lieben kannst, by Ferdinand Freiligrath. Read in German for LibriVox.org by Ernst Patinama. June 2008, Amsterdam, the Netherlands. O lieb, solang du lieben kannst, von Ferdinand Freiligrath. O lieb, solang du lieben kannst, o lieb, solang du lieben magst. Die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. Und sorge, dass dein Herz glüht und Liebe hegt und Liebe trägt, solang ihm noch ein anderer Herz in Liebe warm entgegenschlägt. Und wer dir seine Brust erschließt, o tu ihm, was du kannst, zu lieb, und mach ihm jede Stunde froh, und mach ihm keine Stunde trüb. Und hüte deine Zunge wohl, bald ist ein böses Wort gesagt. O Gott, es war nicht bös gemeint, der andere aber geht und klagt. O lieb, solang du lieben kannst, o lieb, solang du lieben magst. Die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. Dann kniest du nieder an der Gruft und birgst die Augen trüb und nass. Sie sehen den anderen nimmermehr ins lange, feuchte Kirchhofsgras. Und sprichst, o schau auf mich herab, der hier an deinem Grabe weint. Vergib, dass ich gekränkt dich hab. O Gott, es war nicht bös gemeint. Er aber sieht und hört dich nicht, kommt nicht, dass du ihn froh umfängst. Der Mund, der oft dich küßte, spricht nie wieder, ich vergab dir längst. Er tat's, vergab dir lange schon, doch manche heiße Träne fiel um dich und um dein herbes Wort. Doch still, er ruht, er ist am Ziel. O lieb, solang du lieben kannst, o lieb, solang du lieben magst. Die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. End of poem. This recording is in the public domain. Unverwüstlich von Kurt Laßwitz, gelesen für LibriVox.org von Dirk Weber Rheinberg. Was marterst du das arme Hirn mit Fragen und mit Schlüssen? Komm her und lass dir von der Stirn die finstren Falten küssen. Mit Sorgen hast du nachgedacht dem Laufe dieser Dinge und zweifelst, ob der Liebe Macht den Weltprozess bezwinge? Wenn ich dir in die Augen schau, die lieben klaren Augen, dann wissen wir ja ganz genau, warum wir für uns taugen. Wir waren stets uns zugesellt, willst du dich recht entsinnen, seitdem im Raum sich dreht die Welt und seit die Zeiten rinnen. Ich glaube, dass du neben mir zum Zentrum dich gerichtet, zuerst, da als Atome wir zur Sonne uns verdichtet. Wir flogen dort schon Arm in Arm beim ersten Gravitieren und wurden so gemeinsam warm und konnten oszillieren. Und als der Nebelring in Glut geschleudert ward ins Weite, nicht sank uns der Atomenmut, du flogst mir zum Geleite. Und als die Erde sich geballt, da hielt es uns nicht länger, uns band der Liebe Vollgewalt im Molekül noch enger. Doch ach, entsetzlich war die Zeit, kaum mag ich mich erinnern, wir wurden grausam bald entzweit, mich trieb es nach dem Innern, dann sucht ich ach von Ort zu Ort, umsonst die ich erkoren, ich glaubte schon, es riss dich fort, als wir den Mond verloren. So lebten fern wir und allein, Millionen wohl von Jahren, mein Herz war ewig dein, erst spät hast du's erfahren, als das Geschick von dir und mir sich endlich ließ erbitten, in der Grauwacke krebsten wir als kleine Trilobiten. Als in der Kohlenformation wir dann uns wiederfanden, warst du ein Labyrinthodon, ich lag in deinen Banden, Auf deinen holden Wickelzahn sang ich ein Lied alsbalde, sah ich dich mir von Ferne nahen im Sigillarienwalde. Im Trias und im Jura auch und im System der Kreide, was du nach treuer Liebe brauch, mir Trost und Augenweide. Wir wurden endlich Miozän und Säugetier gestaltet, und selbst in der Eiszeit wehen sind wir uns nicht erkaltet. Und immer klüger wurden wir, als Jahr auf Jahre gingen. Ich bin gewiß nur neben dir, zum Menschen könnt ich's bringen. Denkst du daran, wie und um vor uns die Tiere zagten, als wir noch im Diluvium den Höhlenbären jagten? Mit meiner Axt von Feuerstein hab ich in jenen Tagen Rhinozerosse kurz und klein zur Freude dir geschlagen. In unserer Höhle saßen wir, aus Knochenmark zu saugen, und schon wie heute sah ich dir in die geliebten Augen. Und wo wir auch im Lauf der Zeit noch später uns getroffen, du warst allein in Lust und Leid, mein Sehnen und mein Hoffen, ob wir am heil'gen Nilusstrand zum Isissterne blickten und ob wir im gelobten Land vom Stock die Trauben pflückten, in Aphroditens heil'gem Hain, in stillen Mondesnächten, wie in des Zirkus dichten Reihn beim grimm'gen Todesfechten, nach blutiger Barbarenschlacht im Flammenschein der Städte, in deutsche Kirchen düstrer Nacht, bei Weihrauch und Gebete, und heute wieder ganz modern lieb ich dich ohne Maßen. Ich grüße höflich dich von fern, treff ich dich auf den Straßen, ein Bild gemalt vom Sonnenstrahl in meiner Tasche trag ich, in Versen meine Liebesqual dir durch die Reichspost sag ich. Es zischt der Dampf, es saust das Rad, es regt sich ohne Endnis, es ringt die Welt mit Wort und Tat nach freier Selbsterkenntnis, und wenn zu neuem Leben wir hier wiederum erwachen, dann fahr ich durch die Luft mit dir, sturmgleich im Flügelnachen. Ende von Unverwüstlich. Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Walpurgisnacht von Willibald Alexis, gelesen für LibriVox.org von Claudia und Dirk Weber, Rheinberg. Liebe Mutter, heute Nacht heulte Regen und Wind. Ist heute der 1. Mai, liebes Kind. Liebe Mutter, es donnerte auf dem Brocken droben. Liebes Kind, es waren die Hexen oben. Liebe Mutter, ich möchte keine Hexen sehen. Liebes Kind, es ist wohl schon oft geschehen. Liebe Mutter, obwohl im Dorf Hexen sind. Sie sind dir wohl näher, mein liebes Kind. Liebe Mutter, worauf fliegen die Hexen zum Berg? Liebes Kind, auf dem Rauche von heißem Werk. Liebe Mutter, worauf reiten die Hexen zum Spiel? Liebes Kind, sie reiten auf einem Besenstiel. Liebe Mutter, ich sah gestern im Dorf viel Besen. Es sind auch viel Hexen auf dem Brocken gewesen. Liebe Mutter, es hat gestern im Schornstein geraucht. Liebes Kind, es hat einer das Werk gebraucht. Liebe Mutter, in der Nacht war dein Besen nicht zu Haus. Liebes Kind, so war er zum Blocksberg hinaus. Liebe Mutter, dein Bett war leer in der Nacht. Deine Mutter hat oben auf dem Blocksberg gewacht. Ende von Walpurgisnacht. Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Die Wanderratten von Heinrich Heine. Gelesen für LibriVox.org von Dirk Weber, Rheinberg. Es gibt zwei Sorten von Ratten, die Hungrigen und Satten. Die Satten bleiben vergnügt zu Haus, die Hungrigen aber wandern aus. Sie wandern viele tausend Meilen, ganz ohne Rasten und Weilen, gradaus in ihrem grimm'gen Lauf.